FM 4. Laboom Deluxe. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Das ist Laboom Deluxe am Freitagabend. Mein Name ist Patrick Pulsinger und ich begrüße euch zu zumindest meiner ersten Sendung in diesem neuen Jahr. Und schönes Programm heute. Wir starten hier gleich mit einer Dreiviertelstunde handverlesener Musik von mir. Ein bisschen was Lustiges, Fröhliches, weil draußen ist ja eher grimmig und da kann man ein paar zumindest musikalische Sonnenstunden immer brauchen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf die Nacht mit euch. FM4 Laboom Deluxe. Und natürlich haben wir nicht nur gute Musik, sondern auch spannende Gäste für euch. Und als erste heute bei uns Olgica, extra für uns heute nach Wien gekommen. Die Künstlerin, die in Graz momentan stationiert ist, wird uns ein bisschen was erzählen über ihren Werdegang oder ihre aktuellen Tätigkeiten. Freue mich sehr, dass sie da sein wird und natürlich auch einen Mix bei uns hier abliefern wird. Schaut doch schon mal ins Programm vorbei auf fm4.of.at. Da seht ihr schon, was wir heute Abend alles so vorhaben. About right time I turned on the radio. You know what's on now? FM4, La Boom Deluxe. Have a great time. Ja, ihr seid immer noch bei FM4, La Boom Deluxe. Mein Name ist Patrick Pulsing und ihr hört die erste Dreiviertelstunde ausgesucht von mir. Heute etwas fröhlicherer Sound, passend gut zu dem grauen, grimmigen, kalten Wetter draußen. Freue mich, dass ihr da seid. In Kürze hier bei uns Olgica im Interview und in the Mix. Und danach haben wir auch noch Realisat Record Label Showcase mit einem Labelmix von Flo Cinga hier bei uns. Heinz Reich wird euch das später vorstellen. Schaut doch mal vorbei auf fm4.of.at, da seht ihr, was wir heute noch alles so mit euch vorhaben. progress is La Boom Deluxe on FM4 nationwide, all over Austria. Enjoy. Ja, ihr seid bei FM4, mein Name ist Patrick Pulsinger und wenn euch die Musik gefällt, dann schaut doch mal rein. Die Playlists gibt es bei uns wie immer auf unserer Website fm4.orf.at und viele der Mixes, die wir heute noch spielen werden oder die Leute hier bei uns machen, gibt es auf FM4 Dance einen Monat lang zum Nachhören. Jawohl, so sieht's aus. Thank you. Sitting in the bathtub, there's no soap like FM4 La Boom Deluxe. Ja, und das war's jetzt auch schon wieder von meiner Seite. Hier wird sich jetzt gleich die Klinke der Studiotür nach unten bewegen und unser erster Gast, in dem Fall ist das Olgica, bei uns hereinkommen und gleich bei uns hier gibt's ein ausführliches Interview mit der momentan in Graz lebenden Künstlerin, die extra für das Interview heute nach Wien gekommen ist. Freut mich sehr und natürlich gibt es auch einen Mix und ihr wisst ja, schaut immer mal vorbei auf fm4.rf.at ins Programm des heutigen Tages.